Unionsfraktionschef Volker Kouda hat gestern in einem Zeitungsinterview Abweichlern bei Abstimmungen zur Griechenlandhilfe mit Konsequenzen gedroht. Julia Barth. Eine Fraktionssprecherin versucht zu relativieren. Volker Kouda habe nicht die Absicht, Abgeordnete aus einem Ausschuss abzuziehen, zitiert sie der Tagesspiegel. Die Äußerungen des Unionsfraktionschefs gestern waren bei den Abweichlern der Griechenland-Abstimmung aber genauso angekommen. CDU-Mann Andreas Mattfeld, Mitglied im Haushaltsausschuss, spricht im Kölner Stadtanzeiger von einem sehr, sehr fragwürdigen Vorgehen Kaudas. Er sieht damit die Meinungsfreiheit in Gefahr. CDU-Finanzexperte Christian von Stetten will sich genau die nicht nehmen lassen. In der Bild-Zeitung zeigt er sich von der Drohung gänzlich unbeeindruckt. Er werde auch weiter bei seiner ablehnenden Haltung zur Griechenland-Rettungspolitik bleiben. Der CDU-Finanzpolitiker Ralf Brinkhaus äußerte sich heute Morgen im Deutschlandfunk optimistisch, dass in seiner Fraktion und im Bundestag insgesamt eine Mehrheit für ein neues Rettungspaket zustande kommt. Das hängt am Ende von der Qualität des Papiers ab, was uns vorgelegt wird. Wenn wir ein überzeugendes Papier, eine überzeugende Vereinbarung bekommen, die zeigt, dass wir für die nächsten 3 Jahre eine tragfähige Lösung haben, dann denke ich mal, dann gibt es sehr, sehr viele Kollegen, die dann auch zustimmen werden. Wenn es bis zum 20. August keine tragfähige Lösung gibt, aber man trotzdem auf dem guten Weg ist bei Verhandlungen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit einer weiteren Brückenfinanzierung. Bei der Bankenfinanzierung wäre unsere Präferenz natürlich, dass das nicht in den Händen der griechischen Regierung stattfindet, sondern dass das über die EZB bzw. über die Quadriga organisiert wird. Der CDU-Finanzpolitiker Ralf Brinkhaus. Eine Maut für Fernbusse fordern jetzt Politiker parteiübergreifend, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Fernbusse machen mit ihren günstigen Preisen der Bahn zunehmend Konkurrenz. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Kirsten Lühmann, sagte der Zeitung, nach einer Maut für Lastwagen ab 7,5 Tonnen müssten auch andere Fahrzeuge dieser Gewichtsklasse in die Nutzerfinanzierung mit einbezogen werden. Von Seiten der Grünen heißt es, die externen Kosten durch Schäden an den Straßen oder Feinstaub dürften nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, sagte Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen der SZ. Und sogar Teile der CSU unterstützen das, obwohl Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den Vorschlag ablehnt. Es sei wenig realistisch, dass nach der Einführung einer Pkw-Maut am Ende die Busse die einzigen Kraftfahrzeuge wären, die keine Maut bezahlen, wird Joachim Herrmann, bayerischer Verkehrsminister, zitiert. Am Mittwoch beginnt in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wieder die Schule. Silvia Löhrmann, Bildungsministerin von Bündnis 90 Die Grünen, schilderte uns in unserem Programm, wie ihr Land mit der stark wachsenden Zahl von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse umgeht. Wir haben insofern in Nordrhein-Westfalen strukturell eine ganz gute Ausgangslage, weil das ist ja nicht die erste Gruppe von Zuwandererkindern, die zu uns kommt. Das sind kommunale Integrationszentren. Die gibt es in unserem Flächenland an 49 Stellen, um sozusagen den Bildungsweg der Kinder und Jugendlichen und der Familien zu begleiten. Und wir haben auch quantitativ Vorsorge getroffen. Das heißt, wir haben zusätzliche Stellen, 674 im Grundbedarf geschaffen, weil einfach mehr Kinder da sind. Und wir haben Integrationsstellen, die wir auch sowieso haben, nochmal um 300 aufgestockt, die jetzt ganz speziell zum Deutschlernen der Kinder da sind. Silvia Löhrmann, die grüne Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen. Begleitet von Zwischenfällen sind am Sonntag in Haiti die Parlamentswahlen zu Ende gegangen. Anne-Kathrin Mellmann. Wegen der Zwischenfälle mussten nach Angaben der haitianischen Polizei 26 Wahllokale vorzeitig schließen. Einige waren erst mit mehrstündiger Verspätung geöffnet worden, weil Stimmzettel nicht rechtzeitig eintrafen. Für die 119 Abgeordnetenhaus und 20 Senatorensitze waren 1.855 Kandidaten angetreten. Wegen der Vielzahl sind zuverlässige Hochrechnungen unmöglich. Wahlergebnisse werden erst in einigen Tagen vorliegen. Die Parlamentswahl im ärmsten Land Amerikas fand mit mehrjähriger Verspätung statt. Im Januar löste sich das Parlament auf und Präsident Michel Martelly regierte seitdem per Dekret. Der saudi-arabische Außenminister Al-Jubeir kommt heute nach Berlin. Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, forderte in dieser Sendung eine stärkere Einbindung Saudi-Arabiens, ohne die Menschenrechte aus den Augen zu verlieren. Ohne Saudi-Arabien und ohne Iran bzw. deren Kooperation, was immer wir für Probleme mit diesen Staaten haben, ohne deren Kooperation wird sich der Bürgerkrieg in Syrien nicht beilegen lassen, werden sich die Spannungen in der Region nicht beilegen lassen. Aber wir können in Deutschland keine echte Unterstützung für eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien aufbauen, wenn Menschen, die keinerlei Gewalt anwenden, die nicht einmal das Regime stürzen, verändern wollen, wenn die, wie im Fall des Bloggers Raif Badawi, ausgepeitscht werden.